Erst als der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger gewann und taufte als Johannes, zweiter, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger es taten, dritter verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Vierter, er musste aber durch Samarien reisen. Fünfter, so kam er in eine Stadt in Samarien namens Sychar, die nahe bei dem Feld lag, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Sechster, dort war der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich deshalb an den Brunnen, es war ungefähr die sechste Stunde. Siebter, da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Acht. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel zu kaufen. Neunter, die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du, der du ein Jude bist, von mir, einer samaritischen Frau, zu trinken verlangen, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Zehnter, Jesus antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Elf. Die Frau sagte zu ihm, Herr, du hast keinen Eimer, und der Brunnen ist tief, woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Zwölfter, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus trank, er, seine Söhne und seine Herden? Dreizehnter, Jesus antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Vierzehnter, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird niemals mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. 15. Die Frau sagte zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr bekomme und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. 16. Er sagte zu ihr, geh, rufe deinen Mann und komm hierher. 17. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast recht gesprochen, ich habe keinen Mann. 18. Denn du hast 5 Männer gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du die Wahrheit gesagt. 19. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort ist, wo man anbeten soll. 21. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, weil das Heil von den Juden kommt. 23. Aber es kommt die Zeit und ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 25. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. 26. Jesus sagte zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. 27. In diesem Moment kamen seine Jünger zurück und wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Keiner fragte jedoch, was willst du, oder warum sprichst du mit ihr? 28. Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging in die Stadt und sagte zu den Leuten, 29. Kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist das vielleicht der Christus? 30. Sie gingen aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. 31. Inzwischen baten ihn die Jünger, Rabbi, ISS 32. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. 33. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? 34. Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Seht, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, wie sie weiß sind zur Ernte. 36. Schon jetzt empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, damit der Sämann und der Schnitter sich gemeinsam freuen können. 37. Denn hier trifft der Spruch zu, ein anderer sät und ein anderer erntet. 38. Ich habe euch ausgesandt, zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. 39. Aus jener Stadt glaubten viele Samariter an ihn, weil die Frau bezeugte, Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. 40. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. 41. Und noch viel mehr Menschen glaubten wegen seines Wortes. 42. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr nur wegen deiner Rede, denn wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. 43. Nach den 2 Tagen zog er von dort weg nach Galiläa. 44. Denn Jesus selbst hatte bezeugt, dass ein Prophet in seiner Heimatstadt nicht geschätzt wird. 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem am Fest getan hatte, denn auch sie waren zum Fest gekommen. 46. So kam er wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es gab einen königlichen Beamten in Kapernaum, dessen Sohn krank war. 47. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, herunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn dieser war im Sterben. 48. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. 49. Der königliche Beamte sagte zu ihm, Herr, komm herunter, ehe mein Kind stirbt. 50. Jesus sagte zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging nach Hause. 51. Doch schon auf dem Weg begegneten ihm seine Diener und meldeten, dass sein Junge lebe. 52. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es ihm besser geworden war. Sie sagten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. 53. Da erkannte der Vater, dass es genau die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er glaubte, und sein ganzes Haus mit ihm. 54. Das war das 2. Zeichen, das Jesus tat, nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war.